Das jordanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bekdusan 2017 wurde jüngst gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, aus Anlass des Kongresses zur Lobpreisung der großen Menschen von Bekdusan 2017 verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu organisieren.